Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, 10.07.2013, 20.28 Uhr, in der Zwischenzeit 29. Wir beginnen mit unserer wöchentlichen Sitzung. Ganz schnell das Organisatorische. Aufnahme mache wie immer ich. Die Wortmeldungen bitte, öffnet das wenigstens das Wortmeldungspad. Wir schauen mal nachher, ob wir das brauchen. Ansonsten können wir es versuchen, auch erstmal hier im Mumble-Chat zu machen. Verabschiedung im Protokoll der letzten Sitzung. Link ist da, Aufnahmelink ist auch da. Hat jemand irgendeine Gegenrede? Dem ist nicht so. Übersicht der offenen Aufgaben und Projekte. Besteht Interesse, das nochmal wieder als Thema nach vorne zu bringen, dann sollte das jemand unten vielleicht noch als Tagesordnungsvorschlag bringen. Wenn sonst jemand nur kurz was zu sagen hat, kann das jetzt tun. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar, in welchem Zeitraum ist es sinnvoll, dass wir das Gespräch mit Herrn Knoch machen zum Thema Geldschöpfung und die Basel-Kriterien und die Entwicklung von den Basel-Kriterien? ASAP. Dann würde ich vorschlagen, dass ich das für nächsten Donnerstag mal anberaume, und wenn er zusagt, schreibe ich das per über die Mailingliste rüber. Perfekt. Gut, wunderbar, danke. Okay, Protokollführer wie immer, alle schreiben mit, soweit es geht, und ich übertrage es ins Wiki. Jemand was dagegen? Ich merke nur, dass ich eine ganz schlechte Pad-Verbindung habe. Geht euch das auch so? Ja, gerade hakte das bei mir auch ein bisschen, aber vielleicht wird das gleich besser. Versammlungsleiter könnte ich mal machen, ausnahmsweise. Ist jemand einen anderen Vorschlag oder was dagegen? Dann ist es so beschlossen. Tagesordnung steht in der Zwischenzeit ein bisschen was drin. Ich würde dann vorschlagen, dass wir da eine Abstimmung machen. Ihr kennt das Spiel, jeder darf 3 Punkte vergeben, entweder 1, 2 oder 3, hinter die Gleichheitszeichen des jeweiligen Tops, maximal insgesamt aber nur 3. Also bei mir spackt das Pad. Ich wollte noch hinzufügen, unten bei dem Top über Replik zu unserem Mumble, wollte ich noch hinzufügen, dass wir vielleicht darüber sprechen können, welche Gäste wir jetzt bis Ende des Jahres vielleicht so angedacht haben zu holen, oder zumindest jetzt in der Wahlkampfzeit bis September. Meine Frage vorher mit in Bezug auf Herrn Knoch zur Geldschöpfung war auch, um zu fragen, da Matthias ja auch 2 Leute hat, die in nächster Zeit auf eine Symposiumsdiskussion eingeladen werden sollen, in welchem Zeitraum das dann stattfindet, dass sich diese Termine nicht überschneiden. Ja, stehen final noch nicht fest, AMT. Kann ich mich noch nicht abstimmen mit dir. Aber es wird wahrscheinlich nicht nächsten Donnerstag sein, von daher sollte das kein Problem sein, falls er zu diesem Zeitpunkt Zeit hat. Nee, Donnerstag konkret wird es nicht sein. Ich gebe euch nochmal 2 Minuten. Genau, dann nutze ich kurz mal den Piratus fragen. Hast du den Zugang zum Account YouTube bekommen und das Video hochgeladen von euch? Ja, Top 2. Ah, okay, sorry. Ich habe gesagt, ich habe keine gute Connection, ich sehe es. Okay. Zeile 70, kann es gleich in plus 1 machen. Okay, ich habe mal die Punkte addiert. Dann wird dieses Target als März Meinung Abstimmung Top 1 werden. Und Überarbeitung, warum zahlen Banken Zinsen an Sparer Top 2. Die anderen ordne ich dann gleich auch alle dementsprechend zusammen. Also bitte jetzt nicht, dass jemand anders dann noch irgendwie rumfummelt. Ich mache das gleich. Und wer hat das überhaupt eingestellt? Das ist zwar meine Farbe, aber das muss irgendwie mal vorher eingestellt worden sein, als derjenige noch eine andere oder diese Farbe dann hatte. Offensichtlich ist der nicht da. Aber ich sehe hier unten noch einen Vorschlag. Ihr könnt ja schon mal anfangen, darüber zu diskutieren, während ich hier die Tagesordnung zusammensortiere. Axel, du musst dich entstummen, wenn du was sagen willst. Ja, bin auch am Denken. Meine persönliche Ansicht ist, das kommt ein halbes Jahrzehnt zu früh. Dieses ist stichweg dieser Ansatz. Wir befinden uns mehrheitlich in der Bevölkerung, bei den Bankern, bei den Ökonomen, immer noch auf einem exogen geprägtem Geldbild. Es gibt ein paar Ausnahmen, einen können wir benennen, das ist der Herr Professor Werner. Weitere fallen mir auf ad hoc nicht ein. Und ich habe das einfach mal ausgearbeitet, selber noch mit einem mulmigen Gefühl, weil ich der Meinung bin, selbst hier ist es noch mindestens ein Jahr zu früh. Trotzdem ist es ja bei einigen angekommen, die diesen Gedanken als solchen mal aufgegriffen haben und dann so grüne Wiese mäßig mal gedacht haben, könnte das überhaupt passen? Was mich übrigens sehr freut. Und das als Mehrheitsmeinung rauszusetzen, ein Versuch ist es wert. Aber meine persönliche Ansicht ist, ist noch zu früh. Also ich glaube zwar nicht, dass wir in der AG hier damit noch nicht umgehen könnten, aber ich halte es zu früh, jetzt das abzustimmen, weil wir ja noch gar nicht fertig sind. Also ich wollte zum Beispiel noch zwei. Also, und ja, dann soll es ja sowieso noch andere Dinge dazu geschrieben werden, die dann zu einem Komplettkonzept halt eher heranreichen und dann die Probleme, die auch da aufgekommen sind in der Diskussion, beenden und damit das Konzept auch viel besser kommunizierbar machen. Ja, ich finde auch, es ist eigentlich noch zu früh, da jetzt eine Mehrheitsmeinung draus zu bilden. Da sind noch zu viele Baustellen, die wir noch abklären müssten. Aber es drängt uns ja Gott sei Dank niemand. Und wenn wir da weiter dran arbeiten, fände ich das gut. Insbesondere können wir den Professor Werner mal dann dazu einladen, ihm das vielleicht mal zukommen lassen, damit er sich das durch den Kopf gehen lässt, wenn wir mal so sagen, okay, es ist spruchreich, reif, um nach außen wirklich zu treten. Und dann machen wir hier mal einen fetten Grill oder so. Das klingt für mich wiederum vernünftig. Denn dieser Mann ist genau auf diesem Weg unterwegs. Ne? Jo, dann müssen wir halt noch die anderen Sachen klären. Wie wir uns die Kreditlenkung wirklich vorstellen und die Bankenabwicklung und die Staatsfinanzierung von mir aus. Und dann geht das ab. Richtig, allerdings hätte ich dafür mal ganz gerne Jens noch mit in der Diskussion. Und der ist momentan noch ein bisschen passiv. Wir versuchen ihn gerade hier in München wieder zu aktivieren, dass wir da noch ein bisschen mehr Insight dazu haben. Okay, brauchen wir jetzt eine Abstimmung oder ich glaube, die Mehrheit ist im Moment der Meinung hier, dass wir das gar nicht ins Wiki bringen wollen. Oder möchte jemand einen Antrag stellen, offiziell hier eine Abstimmung zu erstellen, dass das im Wiki abgestimmt wird? Das ist nicht der Fall. Gibt es noch Redebedarf zu dem Top? Gut, kommen wir zu Top 2. Überarbeitung, warum zahlen Banken Zinsen an Sparer? Wer hat das eingestellt? Meine Wenigkeit. Ja, wie versprochen habe ich mich der To-Do-Liste angenommen quasi, wo ich mich gemeldet habe und habe das heute mal hier durchexerziert. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir die Originaldatei genommen und habe dann einfach angefangen, darin rumzuschreiben. Alles, was ich geändert habe, habe ich einfach in grün reingeschrieben und Sachen, die ich nur wenn ich was Neues geschrieben habe und wenn ich einfach nur was weggelassen habe, dann heißt durchgestrichen. Dass man ungefähr zumindest ansatzweise die Unterschiede erkennen kann. Es ist eine ganze Menge, glaube ich. Ich habe im Prinzip alles das eingearbeitet, was wir bei der nach dem Beitrag Warum zahlen Banken Zinsen an Sparer abgestimmt wurde oder auch schon während der Abstimmung oder davor halt in den Diskussionszeiten auf der Mailingliste quasi so an Kritik geflossen ist oder diskutiert wurde, habe ich versucht einfach einzuarbeiten. Und ich will darum bitten, dass ihr euch das mal alles anguckt und ja, dass wir dann da Fragen klären können oder ändern können und dann gegebenenfalls dazu übergehen könnten, das auch neu abzustimmen. Also ich finde es sehr gut, was du da gemacht hast und folge dem auch, was du gerade gesagt hast, dass man sich das mal in Ruhe, also nicht jetzt während der Sitzung, in Ruhe anschaut und das nächste Woche nochmal auf die Tagesordnung packt. Ich glaube, es wird ziemlich kompliziert, wenn jetzt noch jemand anderes wieder was dazu schreibt und das in Orange und der Dritte dann in Blau und der Vierte in Rot. Sollte man das dann vielleicht über die Diskussionsseite laufen lassen, denn wenn jetzt Anregungen kommen? Jo, können wir gerne machen. Die ist noch nicht angelegt, werde ich dann auch gleich tun. Die legt sich automatisch an in dem Moment, wo einer auf Diskussion klickt. Oder so, ja, von mir aus. Aber du kannst ja gerne nochmal drüber schreiben, wie das gedacht ist jetzt für die Diskussionsseite, klar, warum nicht? Ist das jetzt schon eine Kopie der ersten Seite? Nee, das ist die erste Seite, die jetzt überarbeitet wurde von Wischer. Das ist natürlich nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil das Original ist jetzt nicht mehr da. Man kann sich doch, das doch. man kann sich das höchstens nochmal zurückholen über die Historie. Nee, es ist noch da. Ich habe dieses Original nicht angefasst. Ich habe ein neues Ding ausgemacht und habe das Thema Sparzinsen 2 genannt. Okay, also das ist eine Kopie. Ah, naja, okay, alles klar, gut. Thema Sparzinsen ist immer noch da im Original. Naja, da habe ich wahrscheinlich verwechselt mit Refinanzierung 2. Das kann sein. Ja, das ist dieses nette Dilemma. Das Pad ist ein bisschen schwach auf der Brust, was Grafiken angeht. Die Diskussionsseite hat auch eine Stärke und doch reichlich Schwächen. Und ich habe in der Vergangenheit den Weg bevorzugt, machen wir das mal mit einer Textverarbeitung, Word-Format, und schicken das an 3, 4, 5 Interessierte und setzen dann mal den ersten Entwurf raus. Das war bisher mein Weg, also im kleineren und abgehoben vom außerhalb des Wikis. Aber so kann natürlich jeder mitarbeiten, das ist ja okay. Ja, dann sage ich mal, ich gucke mir das an, mal sehen, wann ich dazu komme. Dann schicke ich meine Anmerkungen erstmal direkt Büscher zu. Oder setze die irgendwo auf die Diskussionsseite, kann ich auch machen, überlege ich mir noch. Das ist, glaube ich, besser. Oder über die Mailingliste eine Diskussion anstoßen, dann haben wir einen Thread für das Thema. Ja, das hätte ich auch noch gemacht, noch einen Thread zu machen. Kann ich gleich tun. Vielleicht ist das tatsächlich auch der beste Weg. Wenn du da die erste Mail rausschickst, dann ist der Thread eröffnet, verlinkst eben jetzt diese Überarbeitung und dann können die Anmerkungen dann dementsprechend von den Einzelnen dann auf die Mailingliste gesetzt werden und dann zieht man sich dann am Ende dort die Sachen raus, die dann eventuell Konsens werden. Das macht Sinn. Schön, dass wirklich den Hut aufgesetzt hat. Gibt es noch Redebedarf zu dem Top? Kommen wir zu Top 3, Aufräum-Wiki-Seite ist von Sascha Maus. Kannst du reden oder nur schreiben? Der ist gar nicht da. Okay, er möchte gerne, dass die Quellenseite weiter aufgeräumt und umstrukturiert wird und bittet um Mithilfe. Es stellt sich jemand zur Verfügung. Was genau möchte er aufbauen? Die Seite Quellen bei uns im Wiki ist wohl nicht sehr übersichtlich und sollte umstrukturiert und nochmal aufgeräumt werden. Ja, Stop hatten wir ja schon letzte Woche und steht schon auf der To-Do-Liste. Da hatten sich auch schon welche eingetragen, oder? Das weiß ich nicht. Ich gucke gerade mal im Protokoll letzte Woche. Nee, da ging es um aufräumte Seite, aufbereitete Themen. Und jetzt geht es um die Seite Quellen. Da muss schon was passiert sein. Dieses ganze Target 3 steht mit einmal nicht mehr unter Finanz, keine Ahnung, sondern unter Währungsgeschichten. Jo, irgendjemand hat da schon aufgeräumt. Das hat jemand angefangen und wenn ich diesen Punkt lese, nehme ich mal an, Sascha hat den eingestellt und ist jetzt mit seinem Teil soweit am Ende und hat jetzt halt Fragen, muss jetzt Entscheidungen treffen. Ja, das ist das aufbereitete Themen. Da werde ich ihm mal eine Mail schicken und mal fragen, wo er noch Handlungsbedarf sieht für den Bereich. Aber jetzt geht's um die Seite Quellen. Ich hätte noch mal eine Anregung zu aufbereiteten Themen. Was haltet ihr davon, wenn man da eine Tabelle macht, wo wir auch die Autoren dazu schreiben? Das heißt, man hat praktisch Titel, Autor und meinetwegen noch kurze Inhaltsangabe, die man dann auch entsprechend sortieren kann. Wenn das insgesamt Anklang findet, tätest du dann diese Tabelle anlegen und soweit du es weißt, diese Tabelle mit Inhalt schon füllen? Ich würde die Grundstruktur machen, aber nicht praktisch diese, ich sag's mal, Kurzbeschreibung oder wer Autor ist. Ich hatte ja bei meinen Beiträgen dahinter schon geschrieben, Autor auch Arne Pfeilstiger. Aber ich glaube, es wäre insgesamt besser, wenn wir praktisch so eine Art, wenn man eine richtige Tabelle macht, die man sortieren kann nach Themen beziehungsweise nach dem Titel, nach dem Autor und dann dahinter ist dann die Kurzbeschreibung. Ich persönlich finde den Aufwand für die Tabelle zu erstellen zu hoch dafür. Ich sehe auch nicht den Vorteil, es sortierfähig zu machen. Vor allen Dingen sortiere mal nach Kurzbeschreibung. Was kommt dabei raus? Autor hinterschreiben finde ich okay. Das kann man ruhig machen. Ich sehe zwar noch nicht so den Mehrwert, weil es geht uns ja eigentlich eher um den Inhalt und nicht, wer was geschrieben hat. Aber von mir aus kann man das gerne machen. So ein Kurzsatz, so wie ich es zum Beispiel bei dem Thema Tage 3 gemacht habe, dass ich da geschrieben habe, wie dann dieses to interconnected to fear Problem gelöst werden könnte, das kann man natürlich auch machen. Also ich sehe auch einen Imagegewinn für denjenigen, der dann da steht, wenn das jemand motiviert, sich einzubringen und sozusagen seinen Mehrwert darstellt, dann soll er halt seinen Namen da hinschreiben. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich finde es nur wahrscheinlich, ich habe gestern, heute da so ein bisschen durchgeklickt, mir sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo gar nichts drinsteht an Links oder wo irgendwelche Leute drinstehen, die ich nicht mal kenne als Autoren. Da, ja, das würde natürlich, wenn man die Liste erstellt, dann auffallen, dann müsste man da aufräumen. Ich stehe neutral dazu, ob das gemacht wird oder nicht, das ist mir auch nicht herzlich wurscht. Es ist mir sogar wurscht, wenn mir jemand etwas klaut und in seinem Namen dann irgendwo einbringt, da denke ich mir auch, es geht um den Inhalt. Also ich habe da interessanterweise gar keine Probleme mit. Gut, dann halte ich mal so fest, dass die Mehrheit der Meinung ist, dass so wie im Moment die aufbereiteten Themen stehen, ist es okay. Und wenn der ein oder andere Interesse hat, seinen Namen dahin zu schreiben oder noch eine Kurzbeschreibung dahinter zu schreiben, ist es auch okay. Also ich sehe da jetzt im Moment keinen dringenden Handlungsbedarf. Was anderes sehe ich aber bei dem Top, Aufräumen der Wiki-Seite, Quellen. Das ist wirklich noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber offensichtlich hat hier im Moment kein Interesse, da mitzuarbeiten bei Sascha. Dann gucke ich mal, ob ich mich da mal mit ihm in Verbindung setze. Also da wurde aber auch schon eine ganze Menge gemacht. Also das, was ich jetzt hier gerade gucke, sieht schon ganz anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Ja, er macht immer eine Menge zwischendurch. Also muss man ja auch mal lobend erwähnen hier in der Sitzung, in der Aufnahme. Also dass er da wirklich zwischendurch tolle Sachen macht. Wer steht denn eigentlich hinten drin bei den Autoren? Wer hat da müsste bei jedem Wiki-Eintrag wird doch mit protokolliert, welcher Benutzer zuletzt etwas gemacht hat. Ja. Und da kannst du dir ja mal angucken, dass vom 5. Juli bis 10. Juni 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mal Sascha Maus was geändert hat. Und davor war die letzte Änderung am 19.06. und davor am 15.03. Und davor dann auch wieder dreimal Sascha am 15.03. unterstellt oder überarbeitet habe ich sie am 20. Januar. Aber okay, ich denke mir mal, dass wir zum nächsten Top kommen können. Top 4 Video-Tutorial ist online. Ja, es ist geschehen, wir haben es hochgeladen. Jetzt geht es daran, zum einen es natürlich zu verbreiten. Und jetzt hatte hier noch jemand was anderes drunter geschrieben. Ich habe jetzt gerade das Pad nicht offen. Ach ja, das war auch Sascha Maus, ne? Ja, die Idee ist halt, dass wir irgendwo eine Seite schaffen. Und da frage ich mich halt, wie wir es machen wollen. Wahrscheinlich wird das im Wiki nicht funktionieren, wo man wirklich die Videos einbettet. Und da würde sich eigentlich unser Blog wieder ja darstellen, glaube ich, als guter Ort. Das haben wir ja da schon im Endeffekt. Die Frage ist, wollen wir da eine eigene Seite aufmachen vielleicht, die dann die eigenen Tutorials enthält? Oder was wollen wir machen? Also, Frage in den Raum, in den virtuellen. Ja, Piratus, sollte man machen. Und vielleicht hast du da einen Vorschlag, wie wir das strukturieren im Blog. Auf jeden Fall müssen wir diese Videoübersichtsseite entschlacken, weil da schon zu viele Videos eingebettet sind. Also insofern plus eins. Ja, ich glaube, im Blog haben wir jetzt... ich muss nochmal gucken, aber da ist Audio und Video sozusagen ein Unterpunkt. Ich glaube, das sollten wir als Überpunkte machen und dann sozusagen die ganze Hierarchie eine Etage höher hieven. Dann haben wir unten mehr Platz. Aber das können wir dann in Ruhe bequatschen. Okay. Dann haben wir doch schon zwei, die da schon mal bequatschen können. Also ich finde das auch gut mit dem Blog, dass es darauf kommt. Wiki-Seite geht nicht. Also es ist... das Add-on für das Piraten-Wiki, was man dafür bräuchte, ist nicht installiert von der IT, mit aus Gründen natürlich, damit nicht irgendjemand da irgendwelche komischen Videos einstellt im Wiki. Deswegen kann man das nicht. Also wir können höchstens den Link zum Beispiel bei uns im Wiki in dem Bereich Videos mit einstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Und natürlich dann im Blog. Ja, genau. Und jetzt wäre halt noch die Frage, wie es weitergeht. Der Pavel hat schon ein zweites Video mal gemacht. Da muss ich mich noch drum kümmern, ob wir das als nächstes machen. Ansonsten wäre ich happy, wenn Leute, die eine Idee haben für ein 5-Minuten-Erklärvideo, uns eine Art Skript schreiben könnten, irgendwie ihre Idee, also das Thema ausformulieren. Wir setzen es dann um. Es geht jetzt halt hauptsächlich darum, dass wir da von der Seite ein bisschen Input kriegen, weil das Machen an sich schon viel Arbeit ist und auch dementsprechend lange dauert, wie ihr gemerkt habt. Und von daher wäre es gut, wenn da ein bisschen Input kommt, welche Themen wir als nächstes angehen. Jo, die Aufforderung ist angekommen. Möchte noch jemand was dazu sagen? Eine Frage, weil ihr das auch geschrieben hat, von wegen, ob es auf die Mehrheitsmeinung der AG kommt, müssen wir das Video abstimmen? Nö. Ja, persönlich finde ich das auch unnötig. Wenn es nicht Mehrheitsmeinung oder Meinung der meisten ist, wird es eh nicht veröffentlicht, denke ich mal. Oder es gibt zu viel Gegenwind. Es kommt darauf an, dass das, was am Schluss rauskommt, einigermaßen für alle erträglich ist. Und wenn es dieses Mühlstein nicht durchhält, wird es eh nicht veröffentlicht. Und das hat es ja jetzt geschafft. Also das würden wir bei den nächsten Videos genau wieder so machen. Wir basteln dann was rum und stellen es halt mal vor und so wird es dann fein geschliffen. Okay, kommen wir jetzt in Top 5. Ich nehme mal die Zeile 90 raus, weil das ja schon Top 7 ist. Also Top 5, kurze Replik, von wem war das? Cosmic. Sorry, ich muss kurz weg. Um was geht's? Ach so, Top 5? Ja, okay. Ja, also wie gesagt, wir hatten es vorher vor der Sitzung schon mal kurz angesprochen. Da gab es eine interne Kritik über die Mailingliste vom Axel an dem letzten Podiumsgespräch. Wischer hat gemeint, er würde inhaltlich der Kritik auf jeden Fall auch zustimmen. Ich dachte einfach, es wäre vielleicht eine gute Idee, mal zu reflektieren, wie der letzte Mumble abgelaufen ist. Und wir müssten uns vielleicht auch einfach überlegen, wie wir als AG solche Gespräche vielleicht noch zielgerichteter moderieren können. Vielleicht durch bessere Vorbereitung oder wie auch immer. Das ist zumindest der Gedanke, den ich mir gemacht habe, nachdem ich diese Kritik da gelesen habe. Ja, und das wollte ich einfach mal so in die Runde werfen. Vielleicht kann der Axel auch noch mal was zu sagen oder Matthias. Einfach, dass wir noch mal reflektieren, wie das letzten Mittwoch gelaufen ist. Ja, also die Zielrichtung, die ich da hatte, ist, ich bin ja, ich sag mal, noch kein Parteimitglied. Man muss sich was trauen. Man muss, wenn man Erkenntnisse hat, die ja nun durch eine Minderheit auch von Experten und Fachleuten sehr wohl gestützt wird, muss man sich auch trauen, gegen den Mainstream an dem einen oder anderen Punkt einfach mal dagegen halten. Und insgesamt galt meine Anregung oder Kritik, dass die Piraten im Moment viel, viel zu zaghaft sind. Ja, also das kann ich nur unterstützen. Ich finde es immer gut, wenn man mutig ist, auch Mauern niederzureißen und neue Dinge aufzutun. Also insofern bin ich mal gespannt, was Matthias zum Beispiel sagt, der die Sache ja moderiert hat. Also ich mal kurz, vielleicht? Ja. Also jetzt die Kritik, dass es nicht gut vorbereitet war, würde ich jetzt auch nicht teilen. Es war schon in Ordnung vorbereitet. Was mich eher gestört hat, war so was war die Zielstellung des Abends? Also in den letzten oder den vorigen Diskussionen ging es immer darum, dass wir ja uns Leute einladen, die uns irgendwie was neuen Input liefern, ja, auf irgendein Themengebiet. Und das war jetzt bei diesem Gespräch nicht mehr ganz so doll der Fall, sagen wir mal so. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben trotzdem viele wichtige Themen angesprochen und das Feedback von vielen, die jetzt nicht so tief drin waren, war eigentlich auch ganz gut, dass es für sie auch interessant war. Insofern würde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht sehen, aber man müsste sich eben dann darauf einstellen, rein inhaltlich, und sich überlegen, ja, was für eine Zielstellung haben diese Gespräche? Wollen wir einfach nur mal ein paar Themen besprechen oder wollen wir uns selbst inhaltlich weiterbringen? Wobei das natürlich auch mit Masse an Wissen immer schwieriger wird, da noch Leute zu finden, die mehr Input geben. Aber klar gibt es noch ein paar Themen, Gebiete, aber das kommt, denke ich, auch mit demnächst noch, wenn wir hier uns an unsere eigenen Konzepte machen. Ja, die haben wir ja noch nicht, Wischer. Und wir haben ja eigentlich das im Rahmen auch von Wahlkampf und Außenwirksamkeit versucht zu machen und nicht wie bei vorhergehenden, jetzt, dass wir ganz spezielle Experten für Geldschöpfung oder wie Richard Werner für Kreditlenkung hier hatten. Das war dieses Mal überhaupt nicht gegeben. Wir haben es immerhin geschafft, auf den Nachdenkseiten Spiegelfechter verlinkt zu werden, eine große, relativ für uns, unsere Verhältnisse große Öffentlichkeit zu bekommen. Die Blogzahlen waren vierstellig am Wochenende. Piratus hat schon gemeldet, dass der Podcast über 800 Mal abgerufen worden ist. Solche Zahlen haben wir noch bei keinem anderen Ereignis vorher überhaupt jemals gehabt. Das muss mal festgestellt werden. Beide waren mir zumindest sehr vertraut und haben gerne zugesagt. Peukert war ein bisschen platt, hat 10 Stunden Vorlesung gehabt. Am Vortag war er in Bayreuth bei einem Podium und ist dann nachts zurückgefahren. Also der war nicht ganz so fit, das hat man in der Sitzung auch gemerkt. Also es war eigentlich keine Veranstaltung, um jetzt weitere theoretische Durchbrüche zu bekommen, wenn das jemand erwartet haben sollte, sondern eher weitere Vernetzung, weitere Öffentlichkeit, stärkere Öffentlichkeit zu bekommen. Und wie Wischer schon angeführt hat, für diejenigen, die nicht ganz so tief im Thema drin sind, war das wahrscheinlich viel fruchtbarer als diejenigen, die jetzt hier, wie gesagt, nochmal neue Erkenntnisse in unserem theoretischen, konzeptionellen Gebäude erwartet haben. Aber das ist halt nicht jedes Mal die Zielstellung. Also der Jens, der hat immer wieder versucht, und es ist so versucht, die Realwirtschaft hineinzubringen. Die ist aber immer wieder rausgefallen. Es ging, der rote Faden an der Stelle ging immer Richtung Finanzprodukte, Finanzwirtschaft. Was mich sehr erschreckt hat, war ganz zum Schluss, dass der so gesagt hat, gegen Ende hin, dass man den Nennwert von Staatsanleihen doch nicht ernst nehmen darf. Sinngemäß. Und dann da bin ich also so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Ne? Vielleicht kann ich mal meinen Eindruck schildern. Ich finde diese Kritik, so wie es jetzt gerade geäußert wurde, für dich eigentlich nicht gerechtfertigt. Ich fand es eigentlich auch einer der guten Diskussionsrunden. Und wenn jemand zum Beispiel wie Peukert sagt, ich glaube, dann ist es eine gewisse warum soll er das nicht sagen, wenn er bestimmte Dinge jetzt nicht weiß, dann habe ich kein Problem damit. Wenn man mit Überzeugung was Falsches sagt, dann ist es in meinen Sachens auch nicht besser. Axel sagt zum Beispiel in seinem E-Mail, ja, weiß der Mann denn nicht, dass der direkte Verkauf von Staatsanleihen vom Staat an Investoren von Zentralbank vor 20 Jahren verboten worden ist? Auch diese Aussage ist schlicht und einfach falsch. Weil, wenn ich richtig weiß, bis vor kurzem gab es eine Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr ganz den Namen, wie sie heißt, da konnte man direkt als Nichtbank vom Staat Staatsschuldverschreibungen kaufen. Das direkt. Und somit können weder Märkte noch Zentralbank den Staat finanzieren. Märkte haben noch nie den Staat finanziert, weil Märkte sind ja Mittler. Und die Zentralbank macht es heute durch diesen Ankauf dieser Staatsanleihen im Rahmen dieser Bankenkrise, macht es de facto. Es spielt ja keine Rolle, ob im Grunde genommen Staatsanleihen erst über die Banken in Umlauf gebracht werden und dann aufgrund bekannter Umstände dann von der Zentralbank aufgekauft werden. Letztendlich der die Staatsanleihen hält, ist derjenige, der die gegenseitig finanziert. So, also das erste war korrekt. Es gab noch ein kleines Loch, wo tatsächlich ein Investor eine Staatsanleihe direkt vom Staat erwerben konnte. Dieses ist vor 2 Jahren endgültig geschlossen worden. Das war die Finanzagentur. Das existiert nicht mehr. Das wird sogar schon in der... Aber in der Axel, Entschuldigung, aber das ist jetzt eine Detailanalyse, die nichts mehr mit der Analyse des letzten Mumble-Gesprächs zu tun hat. Okay, aber das andere ist falsch. Das Gesetz ist erlassen worden und nach wie vor kauft eine Zentrale nicht direkt vom Staat. Und dieses Gesetz verbietet nicht, dass sie es indirekt verkaufen darf. Und falsch ist auch, wenn ein Investor eine Staatsanleihe kauft von einer Bank, dann bekommt der Staat kein Geld. Also im Gegenteil, das Geld ist in dem Moment völlig verschwunden aus dem System. Und immer wieder diese Aussage, ja, wenn Investoren die Staatsanleihen kaufen, dann haben sie den Staat finanziert. Das ist schlichtweg falsch. Das ist verboten worden. Zweite Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion. Das andere, was mir inhaltlich immer aufgefallen ist, es wird immer von Weiterverleihen, von Zentralbankgeld gesprochen. Wein von Weiterverleihen. Die kriegen Zentralbankgeld für 7 Kalendertage, sollen aber dann einen Kredit für 10 Jahre daraus weiterverleihen. Da frage ich mich, wieso kommt da niemand auf einen Widerspruch? Ja, ich frage mich auch. Es waren 45 Gäste da und warum niemand solche Anmerkungen gemacht hat, Axel? Ich war ja leider nicht da. Ja, dann, ja, Matthias, das kann ich. Matthias, entschuldige, wenn ich da kurz reingehe. Matthias, das ist eben genau die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Oder beziehungsweise die Frage hier ist ja jetzt, wie können wir es vielleicht in Zukunft besser machen? Und wir als AG, die ja dann zum großen Teil auch bei diesen Veranstaltungen anwesend sind, ich weiß nicht, wenn wir uns alle ein bisschen besser vorbereiten, können wir einfach versuchen, A, unsere Thesen von den Experten, die wir holen, stützen zu lassen. Und B, vielleicht neue Erkenntnisse gewinnen durch den Experten, Dinge, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Und was wir vielleicht jetzt in der nächsten Zeit einfach wirklich versuchen müssen, ist, dann noch mehr Struktur reinzubringen, also die Erkenntnisse, die wir haben oder auch diese Fragestellungen, die Axel jetzt hier gerade aufgeworfen hat, solche Details einfach nochmal besser zu strukturieren und aufzuarbeiten und dann auch parat zu haben in solchen Veranstaltungen. Aber das scheint nur Axel parat zu haben und niemand anderes, mit Verlaub, Cosmic. Ja, wenn nee, das so stimmt. Ist, aber andere Leute haben auch was parat, genau. Also das würde ich jetzt so nicht sehen. Aber Ihnen ist es nicht aufgefallen und es wurde nicht erwähnt. Wie gesagt, ja, nur in Axels Kritik anschließend. Ja, gut, war so, aber das ist jetzt auch gar nicht so negativ. Also das soll jetzt auch kein Angriff, sage ich mal, gegen diese Veranstaltung sein. Ich wollte jetzt noch konstatieren, dass die Veranstaltung natürlich gut war, publikumswirksam. Das, was du gesagt hast, unterstütze ich auch. Wir sind im Wahlkampf, wir machen jetzt einfach diese Dinger. Und also durchaus positiv, aber trotzdem kann man ja drüber nachdenken, wie man jetzt die nächsten Veranstaltungen vielleicht noch besser anpackt. Und ich finde es halt immer klasse, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir Step by Step mit unseren Erkenntnissen weiterkommen und die von diesen Netzwerkern, sage ich mal, von diesem Netzwerk auch stützen lassen. Und umso sicherer werden wir dann auch in unserer eigenen Argumentation. Und wo Punkte sind, die strittig sind, da bleibt man halt einfach dran und irgendwann wird sich ein Konsens oder eine Meinung sozusagen bilden, auch in Zusammenarbeit mit diesem Netzwerk. Und das wollte ich einfach anregen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen kreativer und zielgerichteter vorangehen. Aber die Frage von Piratus lautet ja zum Beispiel, warum laden wir überhaupt Gäste ein? Ja, Moment, das hat jetzt aber nichts damit zu tun. Das hat eher was mit deinem Redefluss zu tun, wenn du auf dem Podium bist. Ich wollte aber ganz kurz hier noch zu dem Thema was sagen. Also ich habe da jetzt auch, ich nehme das jetzt mal persönlich, natürlich hätte ich eingreifen können, wenn ich sowas höre. Ich habe aber mir überlegt, erstens, es sollte ja so eine Art Werbeveranstaltung sein, also ein bisschen Marketing für die Wahl auch. Wenn ich da jetzt irgend so einen Streit vom Zaun breche, könnte das kleinkariert wirken. Ich würde auch zweifeln, dass jemanden, wenn wir jetzt wirklich hier den Jens Berger auseinandergenommen hätten, ob der dieses dann verlinkt hätte auf seinem Blog. Also von daher, es ist, wie es ist. Ich finde die Aktion an sich gut gewesen. Es hat sicherlich nach außen gut gewirkt. Und ob da jetzt im Detail irgendwie Quatsch erzählt worden ist oder nicht, das könnte man auch im Nachhinein klären. Das muss man da jetzt nicht so podiumswirksam, schafottmäßig jemanden vorführen. Das kommt ganz drauf an, wie wir die Leute hier reinholen. In dem Fall habe ich wirklich gedacht, es ist eher eine Marketingaktion. Wenn das jetzt sozusagen ein Grill gewesen wäre, hätten wir da sicherlich hätte ich nachgelegt. Ja, die Diskussion war doch eigentlich auch so, dass man nicht einfach nur praktisch nachbeplappert und Ja und Amen gesagt hat, sondern ich habe es erlebt, dass tatsächlich diskutiert wurde, dass Rede gegen Rede, dass Meinungen geäußert werden und das ist ja meines Erachtens der Sinn und Zweck. Ich habe noch nicht ganz erkennen können, über Axel in seiner Kritik, wo er jetzt sagt, das ist ein Punkt, der hätte so nicht durchgehen können. Es ist doch völlig klar, der Satz, den Axel schreibt, an Investoren vor 20 Jahren verboten worden ist, ist schlicht und einfach falsch. Um dieses Wort, das Axel manchmal auf die Palme bringt, klarzustellen. Aber Entschuldigung, jetzt nicht gleich wieder in diese gleiche Debatte verfallen, wie wir eben schon mal waren. Also es geht darum, wenn wir meinen, wie gesagt, auf so einem hohen Stand der Erkenntnis selbst zu sein, wird es jetzt extrem schwierig. Also erstmal müssen wir trennen in wahlkampforientierte oder öffentlichkeitswirksame, eher aufklärend, eventuell auch mit noch Fehlern drin und so weiter, aber das sind ja die Meinung der Gäste und es ist nicht die Meinung der AG Geldordnung, Veranstaltungen und dann wirklich ganz harte Grillfeste, wo wir unsere Erkenntnisse, die wir erreicht haben oder unsere rudimentären Konzeptionen, wie gesagt, ganz hart mit eingefleischten Experten oder Wissenschaftlern, mit denen die Klinge kreuzen und da, wie gesagt, die fordern. Da sehe ich aber, Axel, dass wir Schwierigkeiten haben werden, halt überhaupt noch Gäste zu finden, außer denen, die für dich dann überhaupt noch, du hast ja vorhin nur Richard Werner noch genannt, alle anderen hast du ja eigentlich verworfen. Also ich stelle mir das dann sehr schwierig vor in Zukunft. Also ich finde es jetzt ganz interessant, dass die Debatte sozusagen die Frage stellt, machen wir publikumwirksame, ich sage jetzt mal geglättete Veranstaltungen oder so wie wir eigentlich damals immer an die Sache rangegangen sind, das waren eigentlich schon Grills, also wir hatten da auch immer kritische Fragen und das sind so die zwei Wege, die man gehen kann. Vielleicht sollten wir in Zukunft einfach überlegen, okay, wir machen jetzt sozusagen einen publikumswirksamen Smalltalk, sage ich jetzt mal, böse formuliert, oder wir machen eben unser altgesagtes Grillfest und gehen da auch wirklich in Medias Res. Also ich habe zum Beispiel auch Josef Huber wieder angefragt, weil ich auch die Idee habe, dass wir die Experten, die wir schon hatten, auch den Werner einfach wiederholen, weil die Zeit geht weiter, die Entwicklung geht weiter und es könnte sehr interessant sein, jetzt auch Fortsetzungen mit diesen Leuten zu führen in den Gesprächen. Und da finde ich schon, da sollten wir wirklich hergehen und sagen, also das sind unsere Erkenntnisse, unsere Thesen, werden die gestützt und wo gibt es noch irgendwie offene Punkte, an die wir rangehen müssen. Und da würde ich es lieber sehen, dass wir uns nicht von Wahlkampf oder irgendwelchen anderen Dingen davon abhalten lassen, versuchen rauszufinden, was Sache ist. Und auch wenn es für den Gast vielleicht ein bisschen hart ist, aber genau das macht die Veranstaltung interessant und deswegen würde ich den Weg vorziehen, ehrlich gesagt. Cosmic, ich bin ja so ein Freund von so knallharten Diskussionen, aber ich habe da auch schon ein Stück weit dazugelernt, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und ich neige dazu, man kann das eine machen und muss das andere nicht lassen. Ich glaube auch, und das war eigentlich dann der Verdienst von einer Reihe anderen Leuten, Matthias hat auch in der Richtung argumentiert, dass unter Umständen, wenn man so ein Grillfest macht, dass das dann doch eher trennt, als dass man einfach mal, ich sag's mal, ein Thema reflektiert, wo man jetzt den anderen nicht so praktisch versucht, in die Enge zu treiben, was ich gerne mache, sondern dass man schlicht und einfach mal einen Gedankenfluss und lass noch mal ausreden, Cosmic, bitte. Ja, ich bin auch fertig. Nee, sorry, weil weil das sich ganz vereinfachen lässt. Da geht's um die Moderation. Das ist einfach die Frage, Arne, das soll ja nicht heißen, dass man die Leute da jetzt bewusst auf dem Podium auseinanderlegen und zerfleischen will und Hackfleisch machen will, sondern es geht einfach darum, dass man Fragen stellt, das, was die Piraten eben machen, und das kann man auch auf eine ganz nette und moderate Art tun. Also da sehe ich kein Problem. Weißt du? Also es geht nicht darum, jemanden fertig zu machen. Das glaube ich grundsätzlich nicht. Da würde ich mich immer verwahren. Es geht nie darum, dass man irgendjemanden fertig macht, sondern dass man eine These, ein Argument auseinandernimmt. Das würde ich immer vorschlagen zu trennen. Gut, ich wollte davon auch schon mal zwischendurch was sagen, weil es ja die Frage war, warum ist es denn zum Beispiel bei dem Podiumsgespräch mit Berger und Peukert nicht dazu gekommen, dass so solche Nachfragen kamen? Das liegt meiner Meinung nach unter anderem auch an der Struktur dieses Gesprächs. Es ist ja zu Anfang häufig so, dass halt auf dem Podium die Experten und die Moderatoren erstmal nur reden und ganz am Ende kommen dann halt die Nachfragen aus der Zuhörerschaft. Und wenn jetzt dieses Thema zum Beispiel mit den Staatsanleihen relativ weit vorne angesprochen wird und eine halbe Stunde später kommen die Fragen, dann denke ich mir, man kann das nicht funktionieren, weil da einfach der Bezug auch gar nicht mehr da ist. Also wenn man denn sowas will, dann sollte man sich auch ein bisschen über die Struktur dieser Podiumsgespräche Gedanken machen, ob man da entweder mehr Leute mit aufs Podium raufholt, die dann auch mal dazwischen grätschen können, oder ob man aufmuntert, auch Zwischenfragen zu stellen, dass die Leute ans Zuschauer- oder Zuhörermikrofon gehen, also irgendwas in der Form. Also, Entschuldigung, Peter, es kommt sofort. Wir hatten ja fast immer nur einen Gast. Bei einem Gast ist die Situation eine ganz andere, als wenn wir wie bei damals schon bei den zwei Podien bei der Projektgruppe ESM. Wenn man zwei Gäste hat, entsteht eine ganz andere Dynamik im Gesprächsverlauf, weil die zwei Gäste sich in der Regel nicht decken, sondern sich gegeneinander positionieren oder zumindest Unterschiede deutlich werden. Das erschwert eine Teilnahme am Saalmikrofon gegenüber einem Gast, nach meiner Meinung. Und ich habe auch, wie gesagt, viel gelernt bei den anderen Parteien oder bei anderen Veranstaltungen, wie dort Veranstaltungen aufgezogen worden sind und so weiter. Da ist eine Einteilung, dass wir hier eine volle Stunde Fragen haben für die ganzen Zuhörer, noch außergewöhnlich. Bei solchen anderen Veranstaltungen, da kommen meistens gerade mal 2-3 Fragen zustande, die dann noch zugelassen werden. Und im Prinzip war das eine reine, durch den Moderator geführte Veranstaltung auf den Panels. Ich glaube, ich habe dafür eine ganz einfache Lösung. Unser Problem ist ja jetzt, dass wir sozusagen als AG-Mitglieder zu wenig Einfluss in die laufende Moderation und Diskussion haben. Dafür hat Mumble etwas Wunderbares, und das nennt man Flüstern. Das heißt, wir können das so einstellen, dass AG-Mitglieder oder ein Paar einen Moderator anflüstern können während der Diskussion. Das heißt, das kriegt sonst keiner mit, und dann könnte man zum Beispiel jetzt Matthias einflüstern wie eine Soufflöse, was da schief läuft. Ist wunderbar einfach hier im Mumble zu handeln. Ja, muss man aber mega organisiert machen, damit nicht Matthias die ganze Zeit irgendjemanden einen Knopf im Ohr hat, so quasi. Der Matthias liest das ja nur, das ist ja nur schriftlich. Was er davon aufnimmt, das... Es ist fast unmöglich. Ich war in diesem Abend, habe ich gerade mal 2 private Nachrichten vom Rudi wirklich wahrgenommen, und den habe ich dann auch gleich reingenommen. Ich gucke da noch nicht mal ins Fragepäck, weil du bist ja voll angespannt, voll mit deiner ganzen Aufmerksamkeit im Gesprächsfluss und in der Entwicklung des Gespräches. Also das müsste einfach mal jemand anders machen, dann würde er erstmal merken, wie viel Multitasking-Fähigkeit er wirklich hätte, dann nebenbei solche Sachen machen zu können. Da ist man ziemlich limitiert. Ja, also ja. Was deine Moderation angeht, die halte ich, meine persönliche Ansicht, für ganz fantastisch. Du positionierst dich neutral, du gibst Anstöße, und du bist in der Lage, wenn etwas aus dem Ruder läuft, dieses zu beenden und auch einen Themenwechsel durchzuführen. Also mal einfach so. Und was dieser Inhalt angeht, ja, es gab noch so einen Punkt da drin, wo mir der Hut hochgegangen ist, ne? Der Steuerzahler ist mit Staatsschulden belastet, und da stellt sich doch die ganz einfache Frage: Ein Steuerzahler kauft eine Staatsanleihe, jetzt hat er diese Staatsanleihe, und nun wird gesagt, Steuerzahler, du bist mit dieser Staatsanleihe, mit diesen Staatsschulden belastet. Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Gut, also ich will an der Stelle auch nochmal betonen, dass... Cosmic, wir haben eine Wortmeldungsliste, AMT. Ja, ich hätte da in der Diskussion auch Matthias beipflichten, wir brauchen da jemanden, der das dezidiert macht auf dem Panel oben, der sich vorwiegend als Ansprechpartner für diese ganzen Whispers zur Verfügung stellt und dann gegebenenfalls kurz hier da interveniert und Zwischenfragen jeweils stellt. Das wäre eine wichtige Zweitposition neben dem Hauptmoderator, um da wirklich sinnvoll arbeiten zu können, dass der Hauptmoderator seine Arbeit ungestört machen kann, eben den Gesprächsfluss zu entwickeln und das Ganze zu moderieren, und dann jemand anderen, der diese ganzen Detailsachen dann noch mit reinbringt an den Stellen, wo es wichtig ist, Dinge zu klären. Also da wäre eine Arbeitsteilung sehr sinnvoll. Dritter Moderator schreibt gerade Stimmbürger, ja, gerne. Also das ist natürlich besser, wenn das dann 3 machen. Cosmic? Ja, also ich wollte ja auch nur noch mal unterstützend sagen, dass ich die Moderation vom Matthias sowieso klasse finde. Also ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass ich da echt ein Fan bin, genau aus den Gründen, die der Axel genannt hat. Trotzdem könnte man drüber nachdenken, wie man, sage ich, uns als Team da noch besser integrieren kann. Und das kann meiner Ansicht nach nur durch vielleicht eine halbe Stunde oder sowas vorher, wo man sich mal trifft und durchspricht, welche Gäste kommen, was will man ansprechen. Der Matthias hat es ja auch gemacht. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Das lag aber eher an den Gästen. Also da fand ich die Antworten nicht so toll. Der Matthias hat immer versucht, das in eine gewisse Richtung zu bringen, da Fragen aufzuwerfen. Aber so richtig gefruchtet, finde ich, hat es nicht. Aber wie gesagt, also ich einfach ein bisschen bessere Vorbereitung noch als Team und vielleicht 2 oder 3 Moderatoren gestellt, die dann im richtigen Moment den Moderator, Hauptmoderator unterstützen können und fertig ist der Lack. Also dann sollte das in Zukunft sehr gut funktionieren. Trotzdem bleibt die Unterscheidung zwischen den von dir vorher festgestellten eher, dass wir Öffentlichkeit erreichen, dass wir uns weiter vernetzen bei Journalisten, bei Bloggern, bei Wissenschaftlern, also in dieser ganzen Bandbreite, oder ob wir den Schwerpunkt, wie gesagt, ausschließlich auf eine theoretische weitere Durchdringung Diskussionen setzen, die uns weiterbringen können. Das ist eine klare Unterscheidung, die hier vorliegt von diesen beiden. Ich denke, dass man sowohl als auch machen sollte. Da stimme ich dir zu, Matthias. Also ich wiederhole die eine Aussage von vorhin von mir. Die komplette Breitseite funktioniert nicht. Einige Themen muss man einfach laufen lassen, wie sie im Mainstream halt verbreitet werden. Vereinzelt darf man aber sehr wohl etwas tiefer aufnehmen. Dieser Tagesordnungspunkt war mit 15 Minuten angesetzt, worauf man sich ja nicht zwingend halten muss, war ja nur ein Vorschlag. Nach meinem Ermessen ist jetzt alles gesagt, gerade die Moderation, die ist zukünftig ganz elegant gelöst worden, setzt einen zweiten Moderator hin, der eben dieses Flüstern mit aufnimmt und dann, das ist nämlich der Einzige, wenn der dem Matthias dann was flüstert, das wird er lesen, also der das vorfiltert und voraufbereitet. Für eine Werbeveranstaltung war das Ding soweit durchaus in Ordnung. Piraten interessieren sich und machen auch. Für eine durchschlagende Wirkung, da gibt's ja auch Widerstand, also dass man gezielt an einer Stelle mal einhakt und dann auch einen Widerspruch ansetzt, war es zu schwach. Aber der Weg passt doch. Das war doch ein super Schlusswort für das Top und ich komme dann weiter zu Top 6. Das Themenbeauftragten-Team. Wir haben ja eine Wahl gehabt von Samstag bis heute und dort standen ja mehrere zur Wahl. 2 der dort zur Wahl standen haben dann zurückgezogen, weil sie am Montag in der AG Wirtschaft von der AG Wirtschaft in ein Themenbeauftragten-Team gewählt wurden. Das waren der AMT und der Arne. Und das Ergebnis war dann am Ende, dass Matthias, meine Wenigkeit und Patrick die meisten Stimmen bekommen haben. Was jetzt natürlich noch kommt, also erstens ist das ja so, dass es nur die Teams sind. Also wir brauchten ja 3 Kandidaten für 2 Teams. Einmal das Team Geld- und Finanzpolitik und einmal das Team Wirtschaft. Wobei immer noch ein kleines Fragezeichen beim Team Wirtschaft ist, ob dort überhaupt einer von uns mit reingestellt wird. Das wird sich wohl auch erst in den nächsten Tagen entscheiden. Und dann passiert Folgendes, dass am 15.07. eine Sitzung stattfindet, wo dann die Teams intern ihren der den Hut aufhält, bestimmen, der dem Bufo vorgeschlagen wird. Das ist jetzt erstmal so als Information. Vielleicht kann ich noch mal sagen, in dem Team Geld- und Finanzpolitik sind dann jetzt die Nene, Matthias und ich oder Patrick oder also 2 von uns 3 auf jeden Fall und der Frank Giebel von der Projektgruppe ESM. Das ist das Team Geld- und Finanzpolitik. In dem Team Wirtschaft ist Arne, AMT. Jetzt hilft mir kurz mal einer von euch. Weitere stehen noch nicht fest. Der eine kommt noch vom Squad Berlin, FAS, also für Finanzen, Haushalt, Steuern. Guinene und Franz Jose werden nochmal mit dem Squad von Jan Hemme, der ja den vierten Platz reserviert bekommen hat, Kontakt aufnehmen. Falls die das ignorieren oder verzichten, rückt dann erst der dritte Mann von uns in dieses Team nach. Also das müssen wir noch abwarten, Rudi. Genau, und das Team Steuern Haushalt, bestehend aus Melanie, aus Hetty, die ist gewählt worden, aus der AG Wirtschaft raus, und auch da fehlt mir jetzt im Moment was, da fehlt auch noch irgendwie aus den Squads, ne? Ja, einer kommt, ein weiterer kommt von der AG Steuerpolitik und einer kommt von Berlin. Die stehen noch nicht fest. Ja, okay. Das nur so als Hintergrundinformation, wie es denn da jetzt weiterlaufen wird. Also ich wollte nochmal persönlich mich bedanken für die Stimmen, die ich bekommen habe. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich war eigentlich, wochenlang habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt, bin durch ein Skype-Gespräch, also geschriebenes Gespräch mit Wischer, dann irgendwie, wo er mich gefragt hat, ja, warum machst du es denn nicht, habe ich dann mir mal Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, okay, ich könnte mich anbieten, und zwar nicht, um irgendwann Themenbeauftragter zu werden. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das schon in der Art und Weise, wie sie mich kennen, dass das nicht mein Ziel ist, sondern um diesen direkten Kontakt von unserer AG zu diesem Themenbeauftragten-Team ständig aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich eher mein Ziel. Ich glaube, dafür bin ich auch ganz gut geeignet. Gibt es Wortmeldungen noch zu dem hier? Naja, ich muss mich natürlich auch bedanken, wenn du dich bedanken hast an die Wähler. Ich danke für das Vertrauen. Da wir ja die Nene oder die Cornelia Otto jetzt in dieser Gruppe haben, wird sie den ersten Zugriff wahrscheinlich haben zum Themenbeauftragten, der dann wirklich vom Bundesvorstand beauftragt wird. Wobei aber noch eine Sache eintreten kann, weil das Berliner Squad ja sie letztes Mal gesagt hat, sie ist schon so überlastet, dass man auch von den Berlinern meint, sie wirklich damit auch noch zu beauftragen, dass das vielleicht doch zu viel sein werden könnte, besteht dann doch noch die zweite Möglichkeit, dass doch einer von uns, also meine Person oder der Rudi, dann in diese Funktion einrückt, weil Frank will es definitiv nicht machen, hat er mir gesagt. Aber das werden wir am 15. Juli dann sehen. Das würde ich auch einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, ich kann noch meine persönliche Meinung kurz dazu äußern. Ich würde es gut finden, wenn Nene das macht, aus dem einfachen Grund, sie ist Direktkandidatin aus Berlin, also Spitzenkandidatin Berlin. Und das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Wahl, die jetzt kommt im September. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, es muss nicht richtig sein, aber es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man so jemanden dann eben auch als Themenbeauftragten hat. Wenn sie selber natürlich sagt, sie ist total eingespannt und hat wenig Zeit und kann sich darum nicht kümmern, okay, dann bleibt ja nichts anderes übrig, wobei ich bis jetzt den Eindruck nicht bekommen habe. Viel spannender wird es ja im Bereich Wirtschaft, nach meiner Meinung, aber ich weiß nicht, ob das dann noch hier ein Thema für diese Sitzung ist. Na, immerhin sind ja zwei AG-Mitglieder dort vertreten, also auch aus unserer AG. Wieso drei? Achso, ja, richtig. Zwei, vielleicht drei, wenn Patrick nachrückt. AMT, eine Frage an dich. Hast du beim Bastian schon deine Wahl angenommen? Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und schau kurz nach, ob ich von ihm schon eine Antwort gekriegt habe. Moment. Ich habe gerade nochmal eine Frage. Wird es dann so sein, dass praktisch Matthias und Rudi bleiben in der AG Geldordnung, in Geldordnungsteam, beziehungsweise im Team, wie heißt Geld- und Finanzpolitik? Genau. Und genau. Patrick geht als Delegierter in die Wirtschaft, oder wie? Also wir haben, Patrick ist ja heute auch nicht da, wir haben auch noch nicht die Gelegenheit gehabt, Matthias und ich mit ihm darüber zu sprechen. Ich persönlich würde mich natürlich logischerweise eher auf den Bereich Geld- und Finanzpolitik konzentrieren, weil der Wirtschaft ist eigentlich nicht das, wo mein Fokus liegt. Das nächste ist, es ist ja eigentlich so, dass zwei, wie gesagt, in dem Bereich kommen und der dritte ist ja noch gar nicht sicher. Es kann ja genauso gut sein, dass Patrick überhaupt gar keiner in einem Team wird, wenn halt das Squad aus Berlin kommt. Aber ich würde aus meiner Sicht einfach mal sagen, wir müssen mal gucken, dass wir Patrick mal irgendwie zu fassen kriegen und mit ihm drüber reden. Ich könnte mir keinen Grund vorstellen, warum er sagt, nee, in Wirtschaft will ich nicht. Also ich denke mal, da ist er genauso gut aufgehoben. Also ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut, ich habe noch keine Rückmeldung von Bastian gekriegt, ob er das empfangen hat, aber ich habe es an ihn geschickt. Das war das Wichtigste. Nee, das klappt schon, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Hauptsache, du hast die Bestätigung, dass du angenommen hast, hingeschickt. Jupp. Wir haben jetzt den Punkt 6 abgeschlossen, oder wie sehe ich das? Ja, wenn keiner mehr was sagen möchte, dann kommen wir zu Top 7. Da hatte ich ja den Eintrag gemacht, Peter Spahn, Welttheorie, verschiedene Schulen, Ringvorlesung, Geld im Finanzsystem, Uni Bayreuth. Diese Ringvorlesungen, die hat ja der Bene, praktisch hat da einen Mailinglistenbeitrag geschickt und ich muss eigentlich sagen, ich habe da diese von Geldtheorie von Peter Spahn mir schon angeguckt und aus meiner Sicht ist er hervorragend. Und man kommt leider nicht direkt an die Unterlagen, sprich an die Vortragsfolien, an den Text und so weiter dran. Das ist bei denen praktisch in deren Mumble, wenn man so will. Und ich hatte dann ein E-Mail an dorthin geschrieben und ich habe jetzt einen Zugang. Meine Frage ist, besteht hier Interesse, dass wir diesen Begleittext zu dieser Ringvorlesung, dass ich da anfrage, ob wir den auf unserer Seite zur öffentlichen Verfügung stellen können. Die Vorlesungen selbst, die sind ja über YouTube zugänglich. Aber jetzt geht es darum, dass jemand, da gibt es dann in der Regel noch ein Paper dazu und dann noch die Vorlesungsfolien. Also sie erst einmal zu sich zu besorgen und hier intern zur Verfügung zu stellen, würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ob wir sie dann auch noch, wie gesagt, öffentlich machen wollen, das können wir ja dann entscheiden, wenn wir den Inhalt dann nochmal studiert haben. Ich habe dieses Zeug jetzt schon runtergeladen, was es da zu runterladen gibt und oder was mich speziell interessiert hat. Aber ich habe jetzt noch praktisch, dadurch, dass das nicht öffentlich zugänglich ist, müsste ich ja da der Formhalter zumindest anfragen, ob ich das weitergeben darf. Wie hast du das runtergeladen? Hast du da einen Zugang zu bekommen, oder? Ich habe einen temporären Zugang zu deren internem System gekriegt. Ja, okay. Ja, dann frag doch mal an. Dann können wir hinterher immer noch entscheiden, was wir damit machen. Es war aber öffentlich für die gesamten Studenten, die da praktisch teilgenommen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann also andere Personen nicht bekommen dürfen. Ja, ist klar, das ist, die haben es deshalb gekriegt, weil sie die Studenten sind und weil sie als Studenten einen Zugang zum internen System haben. Das ist übrigens nicht nur in der Ringvorlesung Uni Bayreuth, sondern Bene kann vielleicht da was dazu sagen. Das ist diese Ausrichtung plurale Ökonomie, die, glaube ich, eine Untergruppe der Real World Economics ist. Aber Bene, sag du das mal genau, du weißt das besser. Ja, in der Tat. Es gibt halt viele, viele örtliche Gruppen, auch hier in Hamburg. Ich war jetzt vorhin auch wieder auf der Sitzung mit denen an den verschiedenen Hochschulen halt. Und da gibt es ja diesen Dachverband, Netzwerk Plurale Ökonomik nennt sich der jetzt, ehemals Real World Economics und auch ehemals die Postautisten, die haben mehrere Namenswechsel hinter sich. Und die machen ja jetzt auch so eine Pluralo-Watch-Kampagne für mehr Pluralität in der Lehre und das ist da unter anderem auch so eine Vorlesungsreihe von dieser örtlichen pluralen Gruppe von Bayreuth. Also ich habe heute Nachmittag zwei mir angehört. Einmal von dem Peter Spahn, den der Arne auch erwähnt hat. Das fand ich schon hochinteressant, die Herleitung. Wobei er dann gerade, als es dann richtig spannend wurde, wieder mal aufgehört hat. Er hat eine schöne Tsunami-Welle gemalt gehabt auf einer Grafik, die dann auf Bayreuth zuläuft. Auch schwer vorstellbar, weil Bayreuth liegt ja nicht am Meer. Und von Karl-Heinz Brodbeck habe ich auch eine angehört. Dürfte den Rolf unten noch interessieren. Ja, also aber es sind auch einige andere dabei, die ich auch mir noch anschauen werde. Also es lohnt sich, da wirklich reinzugucken, kann man schon noch eine ganze Menge lernen. Also jetzt nicht die ganz tief drin steckenden, also Arne und Axel und so weiter, da wird es dann eher langweilig und so weiter für die, aber viele andere dürften da echt noch was dabei lernen. Nochmal eine kurze Nachfrage. Das ist das Netzwerk Plurale Ökonomik, richtig? An wen fragst du jetzt gerade? Den Bene. Das Netzwerk Plurale Ökonomik, das ist ja der Dachverband in Deutschland, und ob die jetzt, ob die sich direkt zu rechtlich irgendwie sehen, weiß ich nicht, aber es gibt, aber das ist halt dort der Zusammenschluss, der örtlich in Bayreuth dort für eine plurale Lehre eintritt. Okay, ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass wir letztes Jahr den offenen Brief des Netzwerks Plurale Ökonomik als AG mit unterschrieben haben, wo das Netzwerk halt die Grundsätze zur Neugestaltung der Volkswirtschaftslehre gefordert haben. Das nur noch mal so als Erinnerung. Ja, letztes Jahr war ja auch das Schwerpunktthema eine allgemeine Wirtschaftstheorie. Und dieses Jahr war bei dieser Ringvorlesung das Thema Geld und Geldtheorie im Vordergrund gestanden. Das war jetzt die zwei unterschiedlichen Themen, letztes und dieses Jahr. Nur zur Information, in diesen internen Informationen, da steht drin, die Veranstaltung wurde geplant und organisiert von Studenten des Arbeitskreises Plurale Ökonomie. Und nicht von der Universität. Nicht von der Universität, und das ist Ringvorlesung Geld und Finanzsystem. Das ist der offizielle Titel. Ja, von der Universität ist da nie etwas. Das ist immer von den Studenten. Nein, man muss aber eines sagen, das Ganze muss aber eingebunden sein, weil da steht Klausurinfos, Ringvorlesung, und da stand auch immer bei den ganzen Sachen steht drin, klausurrelevant oder praktisch nicht klausurrelevant. Das heißt, es muss auch eine Lehrveranstaltung gewesen sein, die Punkte gebracht hat. Interessant ist ja auch, dass letztes Jahr eine Ergänzungsveranstaltung zur Verein für Sozialpolitik stattgefunden hat. Haben wir letztes Jahr im September darüber geredet. Ich war ja damals auch dort. Und dieses Jahr gibt es ja die Bestrebungen vom Verein für Sozialpolitik, so etwas nicht ein zweites Mal stattfinden zu lassen, sondern die sind wirklich bestrebt, die Heterodoxen und diese Pluralökonomie und die Real World Economics dieses Mal zu integrieren. Ich bin mal gespannt, ob das gelingt. Und die Veranstaltung ist dieses Jahr, soweit ich weiß, Bene, in Düsseldorf, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nochmal dann zur Information, auf Zeile 99 habe ich ja so einen Auszug drin, da steht ja drin, ich wünsche Ihnen und uns, dass die dort befindliche Literatur zu einer guten Verwendung geführt wird. Damit verstehe ich, dass Sie schon bereit sind, dass man es verbreiten kann. Und dann finde ich noch interessant, anbei noch ein Call for Papers der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Nachhaltiges Geld, welche möglicherweise auch für Ihre Arbeitsgruppe interessant sein könnte. Ja, dann, das ist ja schon die Aufforderung, das zu verbreiten bei uns. Also das kannst du ja mal gleich über die Mailingliste jagen. Lad das mal hoch im Wiki und dann passt das. Und das andere würde ich mir einfach nur nochmal die Bestätigung holen. Einfach nur mal diesen Satz, auf diesen Satz antworten und fragen, ist das gleichzeitig die Bestätigung, dass wir das veröffentlichen dürfen? Ja, aber meine Anregung ist, dass die Seite, die sich ja schon alles haben, dass sie die schlicht und einfach öffentlich machen. Das wäre sehr viel ressourcensparender, und wir könnten dann den Link drauf machen. So muss ich hier 20 oder 30 Sachen runterkopieren, Teil habe ich schon, und dann müssen wir es hochkopieren und so weiter. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema, zum eigentlichen, weitere Gäste für die AG. Wische hat in einem der letzten Gespräche mit mir gesagt, die Diskussion um Tage 3 und ein Versuch einer Einordnung einfach von diesen Ideen zum tatsächlich vorhandenen Geldsystem heute, zur Beschreibung eines Exogenen, eines Endogenen, dass man eigentlich eine Einordnung vornehmen kann. Das Gleiche ist auch so ein bisschen jetzt hier bei Peter Spahn gegeben. Also die Herleitung der Geldtheorie, Bene, du hast das ja auch gesehen, das würde für den einen oder anderen hier oder für die Mehrheit sogar sehr hilfreich sein, wirklich mal, der hat es sehr interessant hergeleitet vom Merkantilismus, von der Neoklassik und dann auch vom Keynesianismus, die einzelnen Geldtheorien. Das dient auch einer Einordnung nach meiner Meinung und zu einer Sortierung des Ganzen, wo man doch immer wieder, wenn man nicht ganz so tief drin ist im Thema, doch verwirrt wird, wenn man so manche Mailing-Schlacht auch bei uns auf der Mailingliste mitbekommt, halt von den Mitgliedern, die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind. Ist das gewünscht? Und darüber hinaus die Frage, wollen wir welche Art von Gäste, welche Art von Veranstaltung jetzt die nächsten Wochen planen und veranstalten? Das ist ja das eigentliche Thema des Top 7. Also alles, was da Vergangenheitsliteratur ist, auch von der Herleitung, das hat alles den Geist des exogenen Systems. Diese andere Betrachtung des endogenen Systems, da entwickelt sich gerade die Literatur. Der erste Gehversuch ist diese Modern Money Theory. Da in der Richtung. Und wären wir jetzt 30 Jahre weiter, dann könnte man tatsächlich endogen gegen exogen gegenüberstellen. Weil dann haben auch mal die ersten Wirtschaftswissenschaftler tatsächlich mal eine Abhandlung drüber geschrieben. Aber momentan ist der Geist schlichtweg Dinggeld. Und auch diese alternativen Geldsysteme. Alles, was ich da bisher gelesen habe, ist immer ein Dinggeld oder ein Referenzgeld. Ja, also das ist am Ende für behaupte ich, bin ich in der Lage, egal was da kommt, ich kann es immer aufs gleiche Muster zurückführen. Also dieser komplette andere Ansatz, von dem ich ja immer noch behaupte, ich bin mindestens fünf Jahre zu früh dran, wahrscheinlich 20 Jahre zu früh dran mit dem ganzen Kram, weil ich nicht auf Literatur verweisen kann, die das schon gemacht hat. Es ist in Ordnung, kann man machen. Aber wenn dadurch am Ende herauskommt, dass wir wieder ein Goldgeldsystem haben, also ein waschechtes Goldgeldsystem, nur mit anderen Bezeichnungen, ohne dass explizit Gold dahinter ist, ja, sorry, dann wird das gleiche passieren wie die letzten 400 Jahre. Also so schwarz sehe ich das. Es gibt genug Literatur zu endogener Geldtheorie. Also Axel, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es da nichts gäbe. Ja, wo denn? Ich kenne es jetzt nur das Modern Money Theory. Bei den Post-Keynesianern, da ist es schon seit mehreren Jahrzehnten, ja. Nur die Neo-Keynesianer bleiben halt noch beim exogenen Geld, so wie der ganze Rest. Aber bei den Post-Keynesianern und bei den monetären Post-Keynesianern ist es durchaus in der Theorie mit drin. Ja, und ich weiß auch, dass die Bundesbank das neuerdings drin hat seit 2009. Nur stimmen die restlichen Kapitel davor und dahinter nicht. Die sind nämlich noch voll auf den exogenen Geist ausgelegt. Aber also, eins ist interessant, Axel, dass auch die MMT, die Modern Monetary Theory, Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit hat. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Sie ist ja nicht eine reine Neuschöpfung. Also sie baut auch auf Bausteinen auf, die damals schon vorhanden waren, sich aber nicht durchgesetzt haben. Insofern ist die Herleitung der Geldtheorie nicht nur exogen vorgegeben, wie du gesagt hast, sondern Wurzeln auch der MMT liegen auch in der Vergangenheit. Ja, nicht durchgesetzt ist gut. Es ist einfach von den Ewiggestrigen immer wieder quasi Goldgeldsystem zurückgeworfen worden. Immer wieder. Axel, wenn du den Stichwort endogene Geldtheorie bei Google eingibst, kriegst du 7890 Beiträge. Das ist mit Sicherheit jetzt nicht alles dann endogene Geldtheorie, aber ich wollte nur sagen, das Thema wird schon diskutiert und praktisch endogene Geldtheorie, das sind dann, ist dann manchmal teilweise nur dann eine Bezeichnungssache. Es kommt davon, hängt davon ab, wie die Geldschöpfung, ich sag's mal, zugelassen wird. Ich glaube, du kannst ja auch bei einer endogenen Geldtheorie nicht auch sagen, okay, geben wir jedem mal Gelddruckmaschine und jeder kann Geld drucken, so viel er will. Anne, bitte, hör bitte auf mit diesem Schwachsinn, geben wir jedem eine Gelddruckmaschine. Das ist nicht der Fall. Und diese verfluchten, einfachen Horrorgeschichten und Behauptungen, die stinken mir. Ich find's zum Kotzen. Aber Axel, bitte bei der Wortwahl ein bisschen Acht geben. Die Frage ist jetzt, reicht es aus, jetzt den Mitgliedern der AG Geldordnung diese YouTubes zu empfehlen, sich dort, wie gesagt, mal selbst das anzuschauen? Das ist vielleicht ein Weg. Oder lohnt es sich, zwei Geldtheoretiker, am besten die etwas unterschiedlich positioniert sind, einzuladen und die in einer Podiumsdiskussion mit uns zusammen hier zu haben? Das ist doch erstmal die Frage. Aber das gilt jetzt nur für diesen ganz besonderen Bereich. Nach wie vor bleibt dann immer noch der Herr Koch, den AMT vorgeschlagen hat, der unsere Erkenntnisse im Bereich der Geldschöpfung nochmal forcieren könnte. Da haben wir ja schon zwei Grillfeste gemacht. Ich selbst habe den Kontakt mit Volker Hellmeier hergestellt. Der hat mir zugesagt für eine Podiumsdiskussion. Sascha Maus hat heute auch über die Mailingliste auch ein Mail geschickt, wo er ihn in seiner eigenen Art empfohlen hat, nämlich mit seinem Käse und den Wein muss man selbst mitbringen. Ihr wisst, was ich meine. verlinkt heute. Also er hat eine Zusage gemacht, wir könnten innerhalb der nächsten 2 Wochen eine Mumble-Podiumsdiskussion mit ihm machen. Er ist besonders deswegen interessant, nach meiner Meinung, weil er eine direkte Verknüpfung des Prism und Tempora-Skandals mit den Finanzmärkten und mit dem den Machtstrukturen dort herstellt. Insofern, also eine einzigartige Gelegenheit. Ursprünglich hatte ich Robert Halver vor, an seiner Seite zu setzen, aber der ist leider schon im Urlaub ab Samstag, sodass ich jetzt entweder Dirk Elsner oder Olaf Storbeck oder Erik Bonse mit hineinnehmen kann. Das steht noch nicht ganz fest, aber ich bin da gerade dran und könnte eine weitere solche Veranstaltung innerhalb der nächsten 2 Wochen organisieren. Aber sie wäre wieder nicht in dem Sinne, dass wir einen hundertprozentigen Erkenntnisfortschritt in der Art und Weise wie damals mit Werner erwarten können, sondern es wäre wieder eine Vernetzung mit und eher öffentlichkeitswirksame Aktion. Ja, ich schlage vor, Matthias, dass du das vielleicht mal im Pad einträgst, was du gerade, die Namen, die du gerade gesagt hast. Und noch ein kleiner Nachtrag zu dem, was Arne gerade sagte, wenn man in Google endogenes Geldsystem eingibt, also ich habe da über 2000 Links gefunden, aber an 7. Stelle stehen die Piratenpartei mit dem Eintrag Tage 3. Und das ist peinlich, dass so ein Vorschlag, der so irreführend ist, da oben dran steht. Bene. Wenn das dann auch noch an Professoren weitergesandt wird, ich meine, da macht man sich lächerlich, das ist nicht ganz so. Das stelle ich doch bei Google. Das liegt wahrscheinlich auch an Rudis Einstellungen bei Google oder seinem Browser. Also erstmal ist es sicherlich positiv, dass wir bei Google, wenn also Begriffe gesucht werden, schon so hoch gelistet sind. Das spricht eher für die AG. Und Korrekturen an den bisherigen Konzeptionen, falls notwendig, die werden von uns sicherlich auch durchgeführt. Das muss am Browser liegen, weil du hast eingegeben endogene Geldtheorie. Nee, endogenes Geldsystem. Okay, ich hatte endogene Geldtheorie eingegeben. Ja, ich wollte noch mal kurz auf Matthias eingehen. Ich finde es insbesondere jetzt in der Zeit gut, wenn wir öffentlichkeitswirksame Sachen haben. Und der Erkenntnisgewinn, der findet ja parallel dazu sowieso statt. Und wenn wir wichtige Rückfragen haben, wie die Erkenntnisse, die wir heute ja diskutiert haben, was dort damals nicht zur Sprache gekommen ist, dann ist das doch kein Problem, innerhalb von einem E-Mail-Verkehr das im Nachhinein nochmal kurz zu checken. Man kann ja auch nicht verlangen, dass in jeder Podiumsdiskussion jedes Detail geklärt wird, was den Leuten auch zusätzlich nochmal dort vor Ort nicht auffällt. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass man die nochmal anschreibt mit einer Nachbearbeitung und einer Betrachtung von unserer Seite, dass man die denen zuschickt und dass die nochmal Gelegenheit erhalten, einfach auf bestimmte Sachen, die uns noch aufgefallen sind, zu reagieren. Ich wollte nochmal einen Nachtrag machen. Wir haben ja sehr viel Theoretiker auch bei uns gehabt und Makroökonomen und so weiter. Und ich weiß, Axel, dass du die Mikroökonomen nicht so magst. Die lade ich auch weniger oft ein, wie du weißt. Aber wir hätten jetzt auch mal die Gelegenheiten, richtig langjährige Praktiker einfach bei uns zu haben. Also Volker Hellmeier ist zum Beispiel seit 30 Jahren hier in den Finanzmärkten tätig. Erst war er Chefanalyst der Hessischen Landesbank und mittlerweile in der Bremer Landesbank. Hat auch schon 2 sehr interessante Bücher geschrieben. Der Robert Halver, der ist seit fast 25 Jahren Chefanalyst, der ist jetzt bei einer Privatbank zum Beispiel. Und ich glaube, dass es auch interessant ist, einfach deren Sichtweise auf das Ganze zu sehen. Und das sind eher noch kritische Geister. Das sind jetzt gar nicht mal solche, die wirklich nur das da wiedergeben, was die Interessen von Banken sind. Aber das fehlt uns auch ein bisschen, dass wir da mal diese Gegenmeinung auch hören können. Ich weiß, das wird von einigen kritisch hier gesehen, aber wir müssen einfach doch aufpassen, dass man nicht, ja, also man sollte halt auch die Praktiker, diese wirklich, die einen Erfahrungsschatz haben, ganz anderer Art. Also wenn jemand das ganze Leben lang nur an der Uni gelehrt hat und was weiß ich da in den Forschungsprojekten war, ist das was ganz anderes, als wenn jemand 30 Jahre in der Praxis gearbeitet hat. Ich würde das auch sehr begrüßen und es kommt ja auch wirklich immer auf die Perspektive an, weil ein System kann formal endogen erscheinen, aber wenn ich dann durch Kreditbewirtschaftung wieder die Geldmenge einschränke, dann ist es praktisch vom Ergebnis her geduppt, ob ich sage, ich tue von vornherein meinetwegen über Zinsen die Geldmengenausweitung steuern oder über Kreditbewirtschaftung. ich würde ganz gern mal irgendwie so eine Hitliste erstellen wollen, mit den ganzen Namen, die jetzt hier stehen, worauf wir uns konzentrieren wollen in den nächsten Wochen und Monaten. Nimm doch erstmal alle die Namen raus, die da völlig daneben angesetzt sind. Soros oder Merkel. Also das, sorry. Stieglitz, genauso. Reichsbankpreisträger, brauchen wir nicht. Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, Dirk Müller haben wir ja schon versucht, wissen wir ja schon, dass es nicht funktioniert. Krumhoff geht nicht. Also das können wir auf jeden Fall rauslöschen. Die anderen sind schon raus. Da gebe ich dir natürlich recht. Felber finde ich persönlich okay, klar, weiß jeder. Werner war schon mal da, ist auch super, da nochmal nachzuhaken. Die Idee, Wirtschaftsredakteure von Spiegel Online und Fokus oder von mir aus auch anderen, Welt oder sonst irgendwie, finde ich sehr, auch sehr spannend eigentlich. Das könnte man mal versuchen, ob man da irgendwie in eine Diskussion mit denen kommt. Also Dirk Müller kann raus und Krumhoff kann auch raus. Naja, wir müssen halt schon auch mal gucken, wer die großen Debatten geführt hat da draus und so weiter. Als damals der Sinn, den du ja auch besonders magst, Axel, die Target-Debatte losgetragen hat, nachdem ihn Schlesinger das gesteckt hatte. Wer waren denn diejenigen, die ihn am Anfang attackiert haben und ihn da, wie gesagt, eigentlich es offengelegt haben, dass das nicht ganz stimmt, so wie er es darstellt? Das waren Wirtschaftsjournalisten und Wirtschaftsblogger wie Marc Schieritz, wie Olaf Storbeck, wie ein, wie heißt er, bei der Financial Times damals, Bene der Fricke und. Die haben das eröffnet, bevor andere Kollegen und Wissenschaftler überhaupt dann angefangen haben, Position zu beziehen gegen den Sinn. Also es sind nicht nur die Wissenschaftler, die eigentlich die Ersten sind, die man einladen sollte, sondern für uns als Piraten ist es doch unheimlich wichtig, wie in anderen Gebieten auch. Ich denke da an den Beckedahl bei, wie heißt das nochmal, Netzpolitik.org oder den Niggemeier und, was da alles gibt. Aber in unserem Bereich sind es halt die Wirtschaftsblogger, die da richtige Multiplikatorenwirkungen haben. Auch für das, was wir dann anzubieten haben mal in der Zukunft mit unseren Konzeptionen. Ja, und jetzt da bin ich ganz ganz auf dieser Linie. Aber das mit dem Sinn und Target, in der Zwischenzeit rudert der Mann ja ganz heftig zurück und versucht ja auch sein Buch ungeschehen zu machen. Ist doch bezeichnend, ne? Ist doch bezeichnend, wie aus dem eigenen Fachgebiet die Experten, die Kollegen sich in Schweigen gehüllt haben und nichts sagen konnten. Also ich finde das hochinteressant. Und das kommt von anderen. Das kommt von anderen. Da frage ich mich, was sind das für Wissenschaftler? Aber ehrlich gesagt, Axel, was du über den Sinn da ablässt, das finde ich eher peinlich. Und ich denke, dass das auch insgesamt schadet. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach sachlich argumentieren kannst. Auch nicht mir gegenüber. Du hast immer irgendwelche Beleidigungsspitzen oder sonstige oder Verleumdungen. Die sind bei dir immer dabei. Ich bin ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Ja, und von dir höre ich immer nur Nein oder Falsch. Das mal gleich als Retourkutsche. Also sorry, ich kann den Sinn nicht ernst nehmen, der mir mitten ins Gesicht sagt, der bei mir, der auf der Steuer, der mir auf dem auf der Tasche liegt, denn der ist ein Sozial, der bezieht 100% Steuergelder. Das muss man bis zum Lebensende. Ne? Er liegt mir auf der Tasche, der mir zuruft und sagt, du hast mehr, wenn wir deinen Lohn kürzen. Und genau das sagt er zu allem. Die Löhne müssen runter, die Löhne müssen runter. Und aber bei sich selbst fängt er nicht an. Und dann auch noch als Sozialschmarotzer? Axel, wenn man eine Kritik hat, dann kann man ja gerade das rausarbeiten. Nur, die Schlussfolgerung müssen die Leute in ihrem Kopf machen. Wenn du in dieser Art, wie du es machst, das finde ich einfach nicht okay. Das ist einfach, da tust du meines Erachtens auch deine eigenen Ideen diskreditieren. Das mag sein, das mag schon sein, aber Stiefel lecken tue ich nicht. Nein, also scharfe Kritik. Aber null und nichtig. Und wenn jemand Schwachsinn erzählt, ja, wie der Sinn, der das, Nikolai hat das auf seinem Blog ganz fantastisch dargelegt. Ich weiß nicht, ob ihr Nikolas Blog-Eintrag einen der letzten oder den letzten gesehen habt. Da hat er sich explizit auf den Sinn eingelassen und er hat den Sinn inhaltlich vernichtet. Aber sowas lest ihr nicht, ne? Und zwar ganz süffisant und hochsachlich. Das war der vorletzte. Der letzte war über die Vollbeschäftigung und die Auseinandersetzung innerhalb der Piratenpartei. Und es war einer der Mitgründe, warum Nikolai jetzt im Augenblick auch nicht mehr da ist, Axel. Also das letztgenannte Thema, nicht das Sinnthema. Trotzdem, scharfe Kritik ja, aber jede Auseinandersetzung, egal wie einem jemand anderes auch missfällt, in einem kommunikativen Stil, der einfach gewisse Mindestregeln erfüllt. Also das hatte Arne gemeint. Genau. Nur, ob etwas Schwachsinn ist oder nicht, liegt ja objektiv gar nicht so fest und auf der Hand. Und praktisch, ich habe noch nie deine Dinge irgendwo Schwachsinn oder irgendwas gesagt. Immer nur nein oder falsch, sonst kenne ich nichts. Falsch oder nein. Vielleicht kann man das auch mal klären. Ich habe doch gar nichts. Ich bin jemand, das kommt vielleicht vom Programmieren her, von Softwareentwicklung her, dass man Dinge klar ausdrückt. Das ist eine These. Wenn etwas aus meiner Sicht, so wie es argumentiert wird, logisch einen Fehler hat, dann nenne ich das falsch. Dann ist es nicht gemeint als Beleidigung, sondern ich möchte darauf auf bestimmte Dinge, objektiv nachvollziehbare Dinge aufmerksam machen. Und wenn das so nicht ist, hast du doch völlig recht zu sagen, ich halte deine Argumente nicht richtig, sondern Punkt, Punkt, Punkt, fertig. Logik ist etwas Entscheidbares. Das heißt, du kannst von einem Satz sagen, ob er wahr oder falsch ist, von der logischen Ableitung her. Und das hilft beim Aussortieren, das hilft beim Denken und das möchte ich einfach nutzen. Aber es ist nie als Beleidigung gedacht. Ich habe das schon festgestellt. Ich halte mich deshalb ein bisschen zurück und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum dich das so auf die Palme bringt, wenn man versucht, einfach klar in der Diskussion zu sein. Ich möchte jetzt eigentlich gerne dazwischengrätschen, Axel, bitte. Der Top Sonstiges mit Lime-Survey-Umfrage, der ist von Stimmbürger reingestellt und Dirk ist auch da, Dirk Monopol, beide von der Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm. Falls das wichtig ist, sollten wir den Punkt vorziehen, Rudi, und wir können ja anschließend die Diskussion fortsetzen. Ich habe damit kein Problem. Du bist der Versammlungsleiter. Ah, ich habe die Macht. Dirk, sag doch mal was dazu. Wozu? Ich glaube, der Stimmbürger hat es reingestellt. Zu dem Vorstandsbeschluss heute. Ja, wir haben einen Beschluss, zu meiner größten Überraschung, dass wir die erste Umfrage der Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm an alle Piraten schicken können. Und diese Umfrage wird im Wesentlichen drei Fragen stellen. Die erste ist, soll man das wieder so machen wie beim letzten Mal mit Lime Survey oder ob und wie sollen wir Liquid Feedback in die Diskussion einbinden, welche Antragstexte man berücksichtigen soll. Die zweite Frage ist, wie sieht denn die Struktur des Europawahlprogramms aus? Denn das ist ja eine nicht triviale Frage. Wir hatten da diesen etwas merkwürdigen Beschluss, der so sehr schnell in Bochum gefallen ist, ohne jede Diskussion, und der uns dann eine Arbeitsgliederung vom Sebastian, die der eigentlich niemals richtig so wollte, ins Wahlprogramm geblasen hat. Da gibt es diesmal vier Vorschläge, die euch alle irgendwie gefallen werden. Frage ist, welcher gefällt am besten? Und der dritte Block befasst sich mit der Frage, welche Qualitätsmaßstäbe sind an den Redaktionsprozess anzulegen? Also welche Punkte sind den Piraten besonders wichtig? Wenn sich Leute über diese Umfrage Texte hermachen und versuchen dann einen inhaltlich geschlossenen Antrag daraus zu formulieren, so wie das auch für Neumarkt der Fall war. Da gab es ja gewisses Optimierungspotenzial und ich habe irgendwie das starke Gefühl, dass sich diesmal auch wieder Leute da zusammenfinden werden, die das machen werden. Und denen kann man ja mal was an die Hand geben, ja, dass sie wissen, worauf Wert gelegt wird, worauf eher weniger Wert gelegt wird, um dann ihren Überarbeitungsprozess entsprechend zu gestalten. Ja, vielen Dank, Dirk. Du hast ja in einigen Rundmails deine Verbesserungen da reingemacht. Muss ich auch nochmal sagen, am Anfang hatte ich sie nicht gelesen, hast du mir eine Rückmail geschickt, fand ich sehr gut. Die anderen haben das ja auch gesagt. Wie bewertest du das jetzt, dass so schnell ein Beschluss für die gesamten Piraten zustande gekommen ist? Also die Lime-Survey-Umfrage an alle zu schicken. Jetzt könnte ich natürlich eine politische Aussage machen, sage ich, bewerte das sehr positiv, aber nein, das ist natürlich der Argumentation geschuldet, dass es bis zur Europawahl noch genau 2 Parteitage geben wird und also 2 große Veranstaltungen auf Bundesebene geben wird. Eins davon ist ja kein Parteitag. Und auf dem einen wählen wir einen Vorstand. Und ich habe auch irgendwie das starke Gefühl, dass da die SMV-Diskussion nochmal hochkommen wird. Und auf dem anderen wird es eine Aufstellungsversammlung geben für Europawahl, wo hunderte von Leuten wahrscheinlich kandidieren werden, die alle irgendwie mehrere Minuten sprechen dürfen. Und da muss man, glaube ich, mit irgendeiner Maßnahme gegensteuern. Und da das letzte Mal ja so schlecht nicht war, hat sich nach ein bisschen Gespräch darüber und Diskussion jetzt eigentlich niemand dagegen ausgesprochen. Ich wüsste auch nicht, wer aus dem Vorstand jetzt dediziert eine Gegenmeinung einnehmen würde, wenn wir diese offenen Prozesse da nochmal starten. Man darf es halt nicht mit dem Leitantrag verwechseln. Ne? Denn alles, was da passiert, passiert ohne jede offizielle Legitimation, ist eine reine Basisinitiative. Und die Leute, die da was machen, die stellen sich halt im Parteitag und haben da keine irgendwie gearteten Sonderrechte. Ne? Natürlich wird man mit Hirn und Verstand an die Geschäftsordnung rangehen, dass so Anträge da den Parteitag nicht rollen, aber Sonderrechte gibt es dafür nicht. Und um dem Danny seine Frage aus dem Chat zu beantworten, alles, was ins Piratenwiki geschrieben wird, ist selbstverständlich Gemeingut, mindestens aller Piraten. Und das steht jedem, der es bearbeiten möchte und alternativ einreichen möchte, zum Parteitag selbstverständlich zur Verfügung. Und warum auch nicht? Ich hoffe nur, dass es da an der Stelle ohne Trollversuche abgeht. Ja, auch vielen Dank dafür. Interessant wird sein, wie die Gewichtung zwischen LS und Liquid Feedback von den Mitgliedern beantwortet werden wird. Aber du hast eben in einem Nebensatz gesagt, die SMV, denkst du, die kommt nochmal hoch beim nächsten Bundesparteitag im November. Du warst ja letztes Wochenende, glaube ich, bei der SMV 2 in Rostock, hast dich also da vor Ort auch informieren können. Was waren denn da die neuesten Entwicklungen? Du hast ja sehr, die Tweets haben sehr nach konstruktiver Arbeit dort sich angehört. Ja, das ist natürlich so, wenn du eine hinreichend selektive Auswahl der Diskussionsteilnehmer machst, ne, dann ist ja die Arbeit immer konstruktiv. Die, was einfach passieren wird, es wird SMV-Anträge geben in Bremen, da kannst du Körperteile drauf verwetten. Und die Bemühung dieser Gruppe ist jetzt, dass wir einen modularen Antrag bekommen, in dem jeder seine Vorstellung einbringen kann. Denn das hätte mindestens den Vorteil, dass es nicht so ist wie an in Neumarkt, wo dann völlig unterschiedliche und sehr, sehr schwer zu vergleichende Anträge vorgelegt wurden, die dann abgestimmt wurden, ohne dass man ernsthaft eigentlich die gegeneinander abwägen konnte als Teilnehmer. Also wir haben da ja im Vorfeld schon viele Veranstaltungen hier auch im Mumble gemacht, um uns die Anträge erklären zu lassen. Und es gab Tabellen und Flyer und hast du nicht gesehen, um die zu vergleichen. Und das war sehr schwierig, ja. Und durch die gemeinsame Gliederung mit verschiedenen Schichten quasi, wo man sagt, oh, brauchen wir eine Delegation, wenn ja, wie? Und wie machen wir die Akkreditierung und wie identifizieren sich die Teilnehmer im System und so weiter. Da könnte man sich was, also könnte sie ja am Parteitag was zusammenbauen, so wie die Mehrheiten das halt möchten. Insofern konstruktiv auf jeden Fall, weil es möglicherweise die Chaotisierung einer solchen Diskussion nachhaltig verhindern kann. Vielleicht. Tja, schön. Also auch für die AG mal interessant, da ein Update für diese beiden Sachen zu bekommen. Tja, toll. Dirk, ich habe nochmal eine Frage. Wann ist die Deadline für die, ich sag's mal, für die Anträge, die dann mit ins Lime Survey gehen? Es gibt einen Plan, der mir jetzt momentan nicht präsent ist, weil wir, also mein Fokus lag jetzt darauf, diese erste Umfrage mal zusammen zu dengeln, und den Plan kannst du rückwärts im Wiki nachlesen, weil wir natürlich am 1.12. ist Parteitag, wird am 1.11. Antragsschluss sein, braucht man 3 Wochen Bearbeitungszeit für Nachbearbeitung, das heißt, irgendwie Mitte September kommt die Umfrage raus, weil das immer eine Zeit lang dauert, dafür die andere Umfrage zusammenzustellen, ist irgendwie zwischen Mitte August und Ende September Antragsschluss. Also das ist jetzt einfach so eine Rückrechnung und ich peile mal, dass wir das so spät wie möglich legen werden. Dankeschön. Der Terminkalender, der ist auf der INI-Seite. Der Stimmbürger hat es gerade in den Chat gepostet. Give or take, bis hier, das ist der aktuelle Zeitplan und wir müssen natürlich an das anpassen, was die Realität da mit uns macht. Ne? Bin jetzt sehr, sehr erfreut darüber, Matthias, nochmal auf deine Frage, dass diese Entscheidung sehr gut vorbereitet von den Leuten aus der AG Europa war und deswegen heute auch abschließend im Bundesvorstand behandelt wurde und nicht verschoben wurde. Das letzte Mal haben wir irgendwie 3-mal Verschiebung gehabt und das war sehr, sehr unerfreulich. Das ist jetzt sehr gut, weil wir früh praktisch 2 Wochen gewonnen haben, die uns allen zugutekommen. Ja? Wir hauen das an alle Leute raus, was dann bedeutet, dass da viel mehr Menschen jetzt 2 Wochen früher einfach loslegen können. Das ist richtig gut und ich hoffe ganz arg, dass da vernünftiger Input zustande kommt, der dann auch zustimmungsfähig ist und hoffe auch, dass ihr das jetzt hier in eurer AG besprecht und auch in anderen AGs, in denen ihr zufällig oder nicht ganz zufällig mal vorbeikommt. Ja, das wissen wir ja, dass die AG Europa gute Kontakte zum Bundesvorstand hat. Das darf sich ja auch mal positiv auswirken, Dirk. Also, wie gesagt, für mich interessant die Gewichtung, die zwischen LS und Illiquid Feedback da rauskommt. Das ist ja vollkommen offen bei 31.000 angeschriebenen Parteimitgliedern. Absolut. Ich bin auch sehr gespannt. Im Moment habe ich gerade auf dem anderen Bildschirm die Lime-Survey-Umfrage. Die sieht ganz toll aus mit dem neuen Layout von der Piratenpartei in Orange. Toll. Und die werdet ihr in kürzester Frist in euren Inboxen haben. Ja, dann darf man nicht, wie ich letztes Mal, den Token wieder verfallen lassen über Nacht. Aufpassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde versuchen, auf den Sven dahingehend einzuwirken, dass wir das mit dem Standard-Token machen. Ich weiß nicht, ob der Datenschutzbeauftragte das akzeptieren wird, aber dann versuche ich, den mal zu überreden, weil das doch sehr, sehr gut ist gegen das Verschlampen von Mails, ne, wenn es immer dasselbe Token ist, was man durch die Gegend trägt. Schauen wir mal. Wenn keine Fragen sind, würde ich mich jetzt gern meiner Frau widmen. Ansonsten raus damit. Ja, vielen Dank, Dirk. Bist ja viel zu selten hier. Komm öfters demnächst und ja, schönen Abend noch. Wenn ihr euch gesittet und unterhaltet, vielleicht. Ja, auch von mir vielen Dank, Dirk. Schöne Grüße unbekannterweise an deine Frau. Und ich würde jetzt gerne weitermachen, beziehungsweise gar nicht mal viel weitermachen, sondern ich würde einfach sagen, dass das Top 7 einfach so stehen bleibt, wie es steht und kann nach der Sitzung dann gerne hier noch intern diskutiert werden. Aber das sind jetzt mal die Vorschläge für die nächsten Einzuladenden und ich denke mir mal, jeder, der dort seinen eigenen Vorschlag eingetragen hat, kümmert sich einfach mal darum und versucht, diejenigen zu gewinnen für Podiumsdiskussionen und dann auch Termine festzulegen. AMT fehlt noch mit seinem, den bitte ich doch noch, das einzutragen. Ja, der Termin steht ja, trag's noch ein, der steht ja schon fast fest nächste Woche Donnerstag, ne? Aber schreib's einfach nochmal mit dazu. Gibt's jetzt noch irgendwie unter Top Sonstiges irgendwas, was jemand unbedingt loswerden möchte? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich um 22.13 Uhr offiziell die Sitzung und ihr könnt ja gerne weiter hier angeregt diskutieren. Vielen Dank und schönen Abend.